Eure wahren Beschützer sind Gott, sein Gesandter und die Gläubigen, jene, die das Gebet verrichten, die Almosen geben und sich verneigen. In diesem Vers steht das Wort Beschützer als Übersetzung für das arabische Wort Wali. Man könnte es auch mit Freund oder Verbündeter wiedergeben. Im Arabien der Stammesgemeinschaften bezeichneten Wali-Beziehungen Arrangements zwischen Stämmen und Clanen zum gegenseitigen Schutz oder zwischen Einzelpersonen und einem Clan oder einem Stamm. In Sure 5, Vers 51 werden die Gläubigen gewarnt, solche Allianzen nicht mit Juden und Christen zu bilden, da einzelne externe Bündnisse die Einheit der unerfahrenen muslimischen Gemeinde untergraben könnten. Der hier behandelte Vers ist nun dazu gedacht, die Muslime dahingehend zu beruhigen, dass sie sich hinsichtlich der Unterstützung auf Gott, den Gesandten und aufeinander verlassen können und das auch tun sollten. Der Vers ist Teil einer längeren Koranpassage, die von Vers 51 bis Vers 59 reicht. Darin geht es um die Förderung von Solidarität unter der muslimischen Gemeinde. Das ist nötig, sowohl wegen Gefahren von außen, als auch wegen möglichen Verrats im Inneren durch die Heuchler in Medina, die sich der muslimischen Gemeinde nur vordergründig verschrieben haben oder sie insgeheim sogar bekämpften. Der konkrete Anlass, auf den die Offenbarung des eingangs zitierten Verses zumeist bezogen wird, hat mit dem Juden Abdallah ibn Salam zu tun. Er war einst Rabbi in Medina und konvertierte dann zum Islam. Abdallah beklagte sich beim Propheten, weil seine früheren Clanmitglieder den Kontakt zu ihm vollständig abgebrochen hatten. Der Koranvers versichert nun ihm und seinen Mitkonvertiten, dass die einzig wahren Beschützer, die ein Muslim habe und brauche, Gott, der Gesandte und die Glaubensgeschwister seien. Diese Gruppe der Gläubigen beschreibt der Vers als diejenigen, die das Gebet verrichten und Almosen geben. Die wahren Gläubigen sind demnach jene, die ihren Glauben zeigen, indem sie diese beiden fundamentalen religiösen Pflichten verrichten. Die Aussage »und sich verneigen« könnte schließlich ein Hinweis auf die Demut sein, die man haben soll, wenn man betet und Almosen gibt. Viele Gelehrte verknüpfen sie aber mit einer weit verbreiteten Geschichte über Ali ibn Abi Talib, dem Cousin und Schwiegersohn Mohammeds, dem späteren Kalifen und ersten Imam der Schiiten. Ali gab einst während der Verneigung beim Gebet in einer Moschee einem Bettler Almosen, indem er ihm diskret signalisierte, er könne den Ring von seinem Finger nehmen. Da das Wort Wali auch in Verbindung mit Obrigkeitsvorstellungen steht, lesen Schiiten den erläuterten Koranvers typischerweise auch als Zeichen für Alis Macht über die muslimische Gemeinde. Demnach ist Ali nach Gott und Mohammed der wahre Wali der Gläubigen. Die Verbindung des Verses mit Alis außergewöhnlichem Beispiel für Almosen geben, wird von sunnitischen wie schiitischen Koran-Kommentatoren überliefert. Die Interpretation hinsichtlich Alis Machtstellung jedoch lehnten die sunnitischen Koran-Kommentatoren ab. Einige von ihnen bezweifelten auch die Authentizität der Geschichte des gespendeten Rings. Derweil empfehlen diejenigen, die einen Bezug zwischen dem Koranvers und der Spendengeschichte herstellen, allen Muslimen Alis Handlung als Beispiel für die Dringlichkeit zu verstehen, mit der man spenden sollte, wenn man darum gebeten wird. Hören wir uns den Vers abschließend noch einmal an. Eure wahren Beschützer sind Gott, sein Gesandter und die Gläubigen, jene, die das Gebet verrichten, die Almosen geben und sich verneigen.